Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Volkstädt, 5. Juli 1788. Ich höre schon 14 Tage nichts von dir und hatte doch auf meinen letzten Brief eine Antwort von dir zu erwarten. Du wirst doch hoffentlich nicht kränker geworden sein. In diesem Falle würdest du mir's, wär's auch nur in ein paar Worten, haben sagen lassen. Schreibe mir doch ja mit rückgehender Post. Der Himmel weiß, wie viel Zeit unsere Briefe brauchen, bis sie zu uns gelangen. Es ist hier in Rudolstadt keine rechte Post und alles geht durch Umwege. Deine Briefe erhalte ich immer zu spät. Von mir kann ich dir gar wenig schreiben, alles ist wie sonst. Ich arbeite fleißig an dem Plane zum Menschenfeind. Ich gedenke, keine Feder mehr zu diesem Stück anzusetzen, bevor ich mit dem Plan in Richtigkeit bin. Mit dem ersten Teil meiner Geschichte werde ich in 10 Tagen fertig. Er beträgt 33 bis 34 Bogen. Ich fange an, dieser Arbeit satt zu werden. Die Pause, die ich zwischen dem ersten und zweiten Teil machen werde, ist mir äußerst nötig. Überhaupt ist es keine Arbeit für die schöne Jahreszeit. Goethe ist jetzt in Weimar seit 14 Tagen. Man findet ihn wenig verändert. Wie es weiter mit ihm werden wird, weiß noch niemand. Die Schröder wird nicht ins Karlsbad gehen, wie ich höre, aber den Gemahl der Frau von Stein wirst du antreffen, aber gar wenig dich an ihm erbauen. Er ist ein leeres Geschöpf, ein Kopfhänger dabei, und sein Verstand ist in täglicher Gefahr. Er ist, glaub ich, schon einmal drum gewesen, und wahrscheinlich wird er es wieder. Ich habe hier Goldonis Leben zu rezensieren. Lies es auch, es wird dich manches darin interessieren. Meine Existenz ist hier gar angenehm, hätte ich weniger zu tun, ich könnte glücklich sein, doch fühle ich meinen Genius wieder, und mein Menschenfeind, glaub ich, wird gut. Geht denn die Bäcker auch mit euch nach dem Karlsbad? Das Not- und Hilfsbüchlein ihres Bruders wird stark gelesen. Er soll bereits die ganze Auflage zu 30.000 Exemplaren abgesetzt haben. Meine Längefels hier sind ihm sehr gewogen. Charlotte ist wohl und wird vielleicht auch für einige Tage in meine Gegend kommen. Hier habe ich Bekanntschaft gemacht, aber nichts Interessantes. Doch drückt mich die hiesige Menschenart nicht. Die Prinzen sehe ich oft bei Längefels. Der Erbprinz, der 20 Jahre ist, hat viel Gutes und ist sehr bescheiden. Es ist nämlich der Erbprinz des Erbprinzen. Der Fürst ist 80 Jahre und der Erbprinz bald 50. Der Letztere regiert. Das hiesige Land ist so ziemlich gut bestellt, ist fruchtbar und von ziemlichem Umfange. Es wird Weimar wenig nachgeben. Es gibt hier eine Papiermühle und eine stark besetzte Druckerei, die von allen Orten her Arbeit bekommt. Voltaire wird jetzt hier gedruckt werden und auch englische Schriften, glaub ich. Der Preis ist billiger, weil die Lebensmittel überaus wohlfeil sind. Hier könnte ich um 400 Taler wie in Dresden um 600 Taler und noch leichter leben. Der junge Erbprinz hat eine Zeichnung aus dem Geisterseher gemacht, die nicht übel geraten ist. Er zeichnet für einen Prinzen ganz gut. Seinen Vater soll ich auch kennenlernen. Dies aber ist ein Pedant, ein beschränkter Mensch und, ich glaube, auch ein Kopfhänger. Er wird sich also so wenig an mir erbauen, als ich mich an ihm. Lebe wohl, schreibe mir sobald möglich 1000 Grüße an deine Frau und Dorchen. Lass mich auch hören, was die Familie macht. Adieu. S.